Wir lesen heute gemeinsam. Wir sprechen heute gemeinsam. Wir beten heute gemeinsam. Ich glaube, der Psalm 23 ist tatsächlich der bekannteste Psalm der Bibel. Und ich beobachte das immer wieder, dass Menschen diesen Psalm zumindest in Teilen kennen. Welchen Teil kennen Sie? Die ersten 5 Worte. Der Herr ist mein Hirte. Aber eigentlich ist es auch genug, ne? Eigentlich ist es auch genug. Ich habe viel Jungscharbeit gemacht, habe dazu vor vielen Jahren ein Buch in die Hand bekommen, in dem so allerhand Geschichten standen, Erlebnisse, die Menschen hatten. Und es wurde unter anderem von einem Jungen erzählt, der nicht so stark war im Lernen. Und als er in den Konfirmandenunterricht kam, hat der Pfarrer überlegt, was er mit ihm machen soll. Und sie haben über den Psalm 23 gesprochen. Dieser Junge hat keinen Beruf gelernt, aber er war in dem Dorf, in dem er lebte, ein guter Hirte. Er hat sich um die Schafe der Leute gekümmert. Und als in einem Jahr ein früher Wintereinbruch passierte, war dieser Junge verschwunden. Man fand ihn nicht. Man hat ihn Wochen später erst gefunden. Er war an einem Ort erfroren. Und man hat, als man die Leiche dieses Jungen fand, überlegt, was bedeutet das? Dieser Junge hat mit der rechten Hand den Ringfinger der linken Hand umfasst. So hat man ihn gefunden. Konnte sich keiner einen Reim drauf machen. Der Pfarrer in diesem Ort, der konnte den Leuten helfen. Er sagte, überleg doch mal, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Der Junge hat, ich weiß ja nicht die Umstände, aber der Junge hat sozusagen im Sterben die rechte Hand um den Ringfinger der linken Hand gelegt, um sich dies bewusst zu machen. Der Herr ist mein Hirte. Ich fand das eine Geschichte, die hat sich mir tief eingeprägt. Da liegt so viel drin. Ich habe den Auftrag, hier mit euch über unterschiedliche Themen nachzudenken. Und in unserer letzten Sitzung als Leitungskreis haben wir darüber gesprochen, dass mein Auftrag in den nächsten Malen, wenn ich hier bin, sein soll, über die Aufgabe von Ältesten in der Gemeinde zu sprechen. Und dann geht man immer damit spazieren eine Weile. Ich habe ja das Gute, dass ich eine Weile spazieren gehen kann im Nachdenken über Predigten. Und ich bin bei diesem Psalm 23 hängen geblieben und habe den heute Morgen hier mitgebracht für euch. Weil ich glaube, dass dieser Psalm und die Aufgabe, die Älteste in einer Gemeinde haben, ganz viel miteinander zu tun haben. Aber was ich natürlich nicht wusste, ist, dass heute Morgen hier 2 unter uns sind, die auf Reisen gehen. Ich finde das interessant. Auch für die ist so ein Psalm richtig gut, ne? Finde ich irgendwie richtig. Mich fasziniert sowas. Zu merken, dass im Nachdenken des einen Gott was sortiert auch für andere. So sind wir heute Morgen hier. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er quickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wandere ich im finstern Tal, fürchte ich mich nicht. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da, immer da. David hat diesen Psalm gedichtet, der in Israel der König war, der große König David, der in seiner Kindheit das auch erlebt hat, was das heißt, Schafe zu hüten. In seiner Kindheit erlebt hat, was das heißt, unterwegs zu sein, draußen zu sein, angefochten zu sein durch Situationen unterschiedlicher Art, herausgefordert zu sein in der Betreuung für die Tiere, die ihm anvertraut waren. Im ersten Teil dieses Psalms begegnen uns die Worte Weide, Weg, Wasser. Vielleicht mal so drei Bilder, die etwas mit dem Leben zu tun haben. Ne? Du führst mich zum frischen Wasser. Gott versorgt uns. David besingt, den gibt es ja auch oft genug vertont, diesen Psalm, ne? Und die haben ihn damals auch gesungen. Das Gebetbuch in der Mitte der Bibel ist ja auch ein Liederbuch. Ne? David besingt, dass Gott einer ist, der uns das gibt, was wir brauchen. Den Lebensraum, die Weide, das Wasser zum Trinken. Gestern war ja ein super heißer Tag, ne? Wieder mal. Wir hatten Flohmarkt in Hannstedt. Und da stand bei uns, da wo die Kaffee-Ecke war, da stand ein Schild, Wasser gratis. Das fand ich irgendwie nett, ne? Brauchten wir auch viel. Ich glaube, für die Leute, die als Markt, also als die entstand da hatten, die mussten mir das Wasser immer reinlaufen lassen, damit die klarkommen. Ne? Was ist so ein Schluck Wasser, oder? Was ist so ein Schluck Wasser? Ich weiß nicht, wer von euch in die Berge geht, ne? Wenn man dann irgendwo mal an so einem Rohr, was da irgendwo aus dem Fels rauskommt, vorbeikommt, was das gut tut. Ne? Du führst mich zum frischen Wasser. Gott geht so mit uns um. Immer wieder. Hey, Lasse, wenn du unterwegs bist, oder? Jeden Bach guckt man an, wenn man so irgendwie läuft, oder? Und überlegt, kann man den trinken? Oder nicht? Aber was bedeutet das, ne? Gott gibt uns das, was wir brauchen. Und er führt uns auch einen Weg. Ich empfinde, nichts in unserem Leben ist Zufall im Sinne von, da hatte keiner was mit zu tun. Sondern höchstens in dem Sinne, dass ich sage, Gott hat mit unserem Leben was zu tun. Und dass ich heute hier stehe und nicht da, dass du da bist und nicht irgendwo anders, das hat auch was mit dem Gott zu tun, der dein Leben führen möchte. Lebensraum. Nahrung, die wir brauchen. Der Weg, auf dem wir unterwegs sind. Gott geht so mit uns um. Und zu diesem Teil mit dem Weg gehört eben auch das andere. Gottes Nähe ist uns Trost. Wanderte ich im finstern Tal, heißt es in dem Luthertext. Andere Bibelübersetzer sagen, und wanderte ich im Tal der Todesschatten. Wer in Israel unterwegs war, der weiß, was das bedeutet, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet. Mit einmal kann das sein, dass ein Tal, das eben noch im Licht lag, plötzlich ganz dunkel wird. Lebenssituationen machen uns zu schaffen. Wir wissen nicht, wie es eigentlich weitergeht vielleicht. Und da sagt David, und wanderte ich im finstern Tal, so bist du doch da. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Das, was der Hirte gebraucht, um Schafen die Hufe auszukratzen oder sie mal zu stupsen oder auch zu halten. So ein Hirtenstab hat ja eine Schaufel dran und hat einen Haken und hat, ja, ne? Hat ja ist ja ein Werkzeug. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Ich merke, du bist doch noch da, auch wenn ich dich vielleicht im Moment gar nicht sehen kann. Das ist ja der Gedanke dahinter. Und dann dieses andere Bild, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich muss manchmal über Dietrich Bonhoeffer denken, der in manchen Texten das beschrieben hat, dass er selbst im Gestapo-Gefängnis Gottes tröstende Nähe und hilfreiche Nähe erlebt hat. Nicht? War noch nie im Gefängnis. Was das bedeutet, angesichts von Feinden Gottes Nähe zu spüren, versorgt zu werden von ihm, das ist schon etwas Besonderes. Und jetzt muss man sich mal überlegen, ich greife mal zu diesem Glas. Ne? Jetzt muss man sich eigentlich mal überlegen, was das bedeutet, und du schenkst mir den Becher voll ein. Das habt ihr ja schon mal gemacht, einen Becher voll füllen. Ne? Denkt man, oh, so voll wollte der gar nicht werden. Der kann sogar einen Berg ab. Er kann aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers, kann der sogar einen Berg ab. Das ist der Gedanke, ne? Bei Gott gibt's keine halbvollen Becher. Er gibt uns das, was wir brauchen. Vielleicht erkennen wir das nicht sofort. Vielleicht nicht immer im ersten Blick. Aber das ist das, worüber David staunt und wofür er Gott dankt. Schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn. Alle Zeit. Dies nach Hause kommen, was da am Ende dieses Psalms steht, auch das gehört zu unserem Leben. Und Gott geht so mit uns um. Ich finde es faszinierend, dass da ein Mann, der als der König in Israel bezeichnet wird, diesen Psalm so gedichtet hat und er hat uns bis heute was zu sagen. Und ich finde es faszinierend, dass Gott ein Gott ist, der so mit uns umgeht. Manchmal müssen wir uns gegenseitig daran erinnern. Aber so ist es, so gehört es dazu. Der Herr ist mein Hirte. Es war ein Sprung ins Neue Testament. Ich bin ja bei dem Thema Älteste in der Gemeinde. Ich mache einen Sprung ins Neue Testament. Und zwar in dem in Johannes 10. Ich habe gedacht, heute Morgen muss ich das richtig in Ruhe machen. Und habe mir deshalb überall kleine Kleber hingemacht, damit ich Johannes 10 auch einigermaßen schnell aufschlagen kann. Johannes 10 ist dieser Text, der in den meisten Bibeln überschrieben ist mit der gute Hirte. Ich glaube, es ist vielen bekannt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Vers 11. Und hier in der Bibelausgabe Hoffnung für alle, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesus sagt das von sich. Das heißt, das, was der David da im Alten Testament über Gott sagt, das sagt Jesus im Neuen Testament über sich. Ich bin der gute Hirte. Johannes 10 zeigt ein paar unterschiedliche Sachen. Beschreibt die Arbeit eines Hirten auch im Unterschied zu der Arbeit eines Hirten, der nur angestellter Hirte ist und dem die Herde gar nicht gehört. Der deutlich weniger Interesse hat an den Schafen als an dem Geld in seinem Geldbeutel. Aber Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Ich kümmere mich um die Tiere. Ich gebe mein Leben für sie. Und Jesus sagt auch, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Jesus ist der, der uns das gibt, was wir brauchen. Nähe zu ihm bedeutet Lebensinhalt. Bedeutet, versorgt zu sein. bedeutet gehalten zu sein, bedeutet geführt zu werden, bedeutet letztlich da anzukommen, wo Gott möchte, dass wir ankommen, in seiner Ewigkeit. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns dieses Interesse Gottes an uns deutlich zu machen. So wie Gott der gute Hirte ist, so ist es Jesus auch für uns. Und ich finde es an dieser Stelle immer faszinierend zu sehen, was uns in Lukas 15 erzählt wird. Wir haben ja Geschichten, Hirtengeschichten mehrere in der Bibel. Und in Johannes 15, in diesem Kapitel des Lukas, in Lukas 15, Entschuldigung, in Lukas 15, in diesem Kapitel, in dem uns so ein paar Geschichten erzählt werden von Dingen, die verloren gehen, da steht auch diese Geschichte vom verlorenen Schaf. Also wer im Kindergottesdienst mal war, der hat die gehört. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und da heißt es, wenn jemand 100 Schafe hat und eins läuft weg, lässt er dann nicht die 99 alleine zurück, um das Verlorene zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wie glücklich trägt er es auf seinen Schultern nach Hause, ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden. Und so, sagt Jesus, wird es im Himmel sein, die Freude über einen verlorenen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 andere, die gar keine Buße tun brauchen. Jesus, der gute Hirte, der denen nachgeht, die in Gefahr laufen, verloren zu gehen. Ist auch interessant. Also, Altes Testament beschreibt uns Gott als den guten Hirten. Neues Testament, Jesus selbst beschreibt sich als den guten Hirten. Also mal dieses andere Thema aufnehmen. Älteste in einer Gemeinde. Ich lese euch mal drei verschiedene Texte vor. Wer will, mag mitlesen. Der erste steht in Johannes 21. In der Geschichte, die nach der Auferstehung Jesu passiert ist, am See Genezareth. Da ist Jesus am Ufer dieses Sees und kommt mit seinem Jünger Petrus ins Gespräch. Der ein paar Tage vorher gesagt hat, Jesus kenne ich überhaupt nicht. Galiläa? Nee, wirklich, ich kenne ihn nicht. Der getan hat, als wären 3 Jahre seines Lebens, in denen er unterwegs war mit Jesus, gar nicht passiert. Und Jesus begegnet ihm am Ufer des See Genezareth und stellt ihm die Frage, Petrus, hast du mich lieb? 3-mal stellt er ihm diese Frage. Und Petrus beantwortet diese Frage, ich habe dich lieb. Und Jesus gibt ihm dem zusammen einen Auftrag. Er sagt, hüte meine Lämmer. Und als er das zweite Mal fragt, sagt er, hüte meine Schafe. Und als er ihn beim dritten Mal fragt, sagt er ebenfalls, hüte meine Schafe. Und weil dieses Bild von dem Hirten, Gott als Hirten, und von Jesus als dem Hirten, weil dieses Bild hier sozusagen im Gespräch mit Petrus eine Bedeutung bekommt. Darum glaube ich, ist es berechtigt zu sagen, der Aufgabe, der Dienst eines Ältesten hat etwas mit dem zu tun, was uns über den Dienst und die Aufgabe eines Hirten in der Bibel begegnet. Jetzt haben wir nochmal so diese 3 Stichworte. Weide, Wasser, Weg. Der Lebensraum. Das Versorgtsein. Das, was uns im Psalm 23 begegnet, müssen wir sozusagen im Hintergrund haben, wenn wir über die Aufgabe eines Ältesten in einer christlichen Gemeinde nachdenken. Auch sprachlich haben die Begriffe etwas miteinander zu tun. Es gibt manche Formulierungen, da wird gesagt, Gott hat euch als Aufseher in eine Gemeinde gestellt. Das ist der Bischof, ne? Aber die anderen Begriffe begegnen uns eben auch. Also Johannes 21, dieser Auftrag, weide meine Schafe, kümmere dich um die, die zu mir gehören. Und ich setze dich ein als jemand, der diese Aufgabe hat. Und berechtigt hat Petrus deshalb in seinem Brief, 1. Petrus 5, berechtigt hat er deshalb gesagt, weidet, jetzt merke ich, ich habe einen Zettel zu wenig aufgeklebt. Aber ihr habt dadurch mehr Zeit, den 1. Petrusbrief zu finden. 1. Petrus 5, Seite 415, wer eine Hoffnung für alle hat. Was steht? Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Ich bin ein Zeuge der Leiden Christi und werde auch an seiner Herrlichkeit teilhaben, wenn er wiederkommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut, die Gott euch anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten. Ein Satz über und an Älteste in einer Gemeinde. Ist genau dieses Wort gebraucht. Ich finde das mal interessant. Wir können ja im Grunde ein bisschen kreuz und quer durch die Bibel blättern und merken, wir stoßen immer wieder auf diese Zusammenhänge. Weidet die Herde Gottes. Und ein vergleichbares Wort begegnet uns in der Apostelgeschichte. An der Stelle, an der uns berichtet wird, dass Paulus sich von den Leitungskreis, von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verabschiedet. Apostelgeschichte 20, da geht es um den Vers 28. Paulus spricht über das, was, über die Arbeit, die passiert ist, über die Dinge, die in Ephesus passiert sind und so weiter und über seinen Dienst. Und dann sagt er, von jetzt an müsst ihr auf euch achten, auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hirten eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er durch sein Blut, durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Warum sagt Paulus das? Weil er weiß, dass seine eigenen Möglichkeiten zukünftig begrenzt sind. Und weil die Personen, die da in der Leitung der Gemeinde tätig waren, in einer Verantwortung stehen, in der er sie jetzt nicht mehr begleiten kann. Gott, der gute Hirte, Jesus, der Hirte, Ältestendienst ist Hirtendienst. Das ist eigentlich so, sind diese drei Aspekte, die mir wichtig sind, sozusagen für den Einstieg. Ich werde bestimmt, wenn ich das nächste Mal darüber predige, daran erinnern. Ich möchte aber noch was sagen. An dem Beispiel von Petrus wird deutlich, dass ein solcher Dienst Berufung ist. Nicht nur eine Wahl. Wir sagen das manchmal immer so nett, wenn wir in der Gemeinde über Ältestenberufung nachdenken, dann sagen wir, ah, wir haben ja dieses Jahr wieder Ältestenwahl. Das ist geboren aus unserem Leben in einer Demokratie. Aber die Dinge, um die es geht, sind eigentlich nicht vergleichbar mit dem politischen Geschehen um uns herum. Es geht nicht um eine Wahl. Es geht letztlich immer um die Frage, wen möchte Gott in unserer Mitte in dieser Funktion gebrauchen? Wen möchte er gebrauchen? Und die Gemeinde ist daran immer auch beteiligt. Als die nämlich, die überlegt, wer sind denn die Menschen in unserer Mitte, die Gott gebraucht als solche? Als solche, die einen solchen Hirtendienst tun können. Wir werden nächstes und übernächstes Mal noch ein Stück ausführlicher darüber nachdenken. Ich habe gedacht, ich muss heute erstmal so einen kleinen Einstieg machen, damit wir die Spur kriegen für dieses Thema. Hirte zu sein, Ältester zu sein, ist eine Berufung. Das Zweite, was mir wichtig ist, und das wird für mich sehr deutlich in dem Leben Jesu, ist, dass dieser Dienst ein Dienst ist für andere. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Das ist eine Dimension, da muss man richtig tief durchatmen. Hat doch mal irgendwann Feierabend, oder? Ja, kann man sagen. Kenne auch einen Kollegen. Wenn man den am Montag anruft, dann kommt eine Telefonansage. Sie haben hoffentlich einen schönen Sonntag gehabt und ich freue mich auch, dass ich heute frei haben darf. Solche Ansagen im Telefon, die ärgern mich. Weil ich glaube, dass sie dem, was Gott uns eigentlich an Auftrag gibt, nicht entsprechen. Und ich gehe manchmal ans Telefon und sage, wenn dann jemand sagt, oh Entschuldigung, heute ist ja Montag, dann sage ich, ja, aber ich habe ja abgenommen, oder? Ich bin ja da, wir können ja reden. Muss nicht jeder so machen, wie Bernd Meyer das macht, das weiß ich auch. Aber diese Sache, ne, dass jemand für andere da ist, ich glaube, das muss man im Kopf klar haben. Und das Dritte, was dazu gehört, ist, Hirtenaufgabe ist eine Leitungsaufgabe. Ich habe mich in der letzten Woche mit verschiedenen YouTube-Videos beschäftigt. Es gibt Wettbewerbe unter den Hirten und die müssen ihre Herden immer in so einem Wettbewerb von einer Weide auf die andere bringen und dann wird durch irgendwelche Leute begutachtet, ob sie das richtig machen und wie sie ihre Hunde einsetzen und so ganz viele Dinge. Das war sehr interessant für mich zu sehen. Für mich sehr interessant. Und am interessantesten dabei war, dass ein Hirte sagte, meine Arbeit beginnt, wenn die Sonne aufgeht. Und sie endet, wenn die Sonne untergeht. Mein Tag ist im Winter kürzer als im Sommer. Aber das heißt, es geht nicht um 5, 6, 7 oder 8 Stunden, sondern ich bin eigentlich da. Und was mache ich? Ich sorge dafür, dass die Tiere das bekommen, was sie brauchen und dass sie wieder nach Hause kommen. Hat etwas mit Führen und mit Leiten zu tun. Och nö, das möchte ja nun nicht jeder, dass irgendeiner sagt, Mensch du, ich sag dir mal, was nötig ist. Was hast du mir denn zu sagen? Das ist ja eine ganz menschliche Sache. Ne? Aber das ist genau das. Jesus hat einen besonderen Weg ist er gegangen mit seinem Jünger Petrus. Damit der Petrus versteht, lernt, was seine Aufgabe sein soll, wenn Jesus selber nicht mehr da ist. Und so hat Petrus seinen Dienst getan. So hat auch ein Paulus seinen Dienst getan. So haben andere ihren Dienst getan. Auf örtlicher Ebene. Ältestendienst ist Hirtendienst. Ich wünsche euch, dass ihr das mitnehmen könnt. In eine neue Woche hinein. Und ich wünsche euch beiden, die ihr unterwegs sein werdet, dass ihr den Psalm 23 mitnehmt. Eigentlich hätte ich einen Stempel mitbringen müssen. Wir hatten Sonntag vor einer Woche einen Familiengottesdienst in Hannstedt und da konnte jeder einen Stempel kriegen hier auf den Arm, so wenn man in die Disco geht, einen Stempel kriegt, damit man raus und rein darf. Und da stand drauf Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Aber ich habe nicht lange genug darüber nachgedacht. Die Dinger liegen im Gemeindehaus in Hannstedt. Kam ich nicht mehr ran. Aber nehmt das mit. Nehmt das mit. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich wünsche euch Gottes Segen in der neuen Woche. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus Christus, du kennst uns ja ziemlich genau. Du weißt, was uns fehlt und was wir brauchen. Du weißt, wo wir stecken und du hast ein Ziel für unser Leben. Du möchtest, dass wir als deine Leute mit dir gehen und dass wir an das Ziel Gottes Ewigkeit auch, dass wir da ankommen. Danke dafür. Danke, dass du einer bist, der uns führt, der uns versorgt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir im Nachdenken über Gemeinde und Gemeindeleitung auch dies vor Augen haben können. Herr, wir sind froh darüber, dass du über einen langen Zeitraum hier in unserer Gemeinde uns auch Brüder gegeben hast, die diese Aufgabe tun. Und wenn in diesem Jahr Ältestenberufung wieder ansteht, dann möchte ich dich bitten, dass du uns leitest darin und dass du uns offene Augen schenkst und dass du uns wirklich führst, dass Gemeinde vorankommen kann, wachsen kann, versorgt ist und ans Ziel kommt. Danke. Herr, und ganz persönlich geh du mit uns in die neue Woche hinein. Halte deine Hände über uns. Danke dafür. Amen.